fragen. Aber Fabian! Jungs! Frag nicht, was ich heute Abend getan. Frag nicht, wessen Schmuck ich hier dran. Frag nicht, wem diese Finger im Sack, wie viel am Schreien, Tränen, Wimpern, Flammen. Frag und ich sag's. Frag nicht, wenn ihr nicht wird, werdet wollen. Frag nicht, seid ihr euch wieder erholen. Frag nicht, denn Chickalock hat gemacht. Unser Hock, unser Hock, unser Hock. Unser Hock, unser Hock, unser Hock. Wenn beim Räubern mal mir am lautesten gefällt, die Stimmen der Versager, wer kocht heute Tee zur Pause? Komm mal, komm, komm mal, komm, feiner Schluck. Auch wenn er etwas Besseres zu tun hat, in der Pflicht.